1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst, das heißt ungefähr 15 Minuten hier unter uns bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen dazu. Die sind heute etwas verspätet. Wir haben wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themensendung und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heißt Markus und der ist 26. Hallo Markus. Hi Domian. Um was geht's? Es geht um den Tod von meinem Bruder vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja, am 20.09.2001. Ja. Da ist er gestorben an Drogen. Wie alt ist er geworden? 30. Er war gerade 30 geworden. Welche Drogen hat er genommen? Heroin, also Spritzen. War das eine Selbsttötung? Also die Polizei gibt uns darüber keine Auskunft, weil der war im Keller, haben sie den gefunden, bei irgendeinem Fremden ist. Der wurde im Keller eingebrochen. Ach so, bei einem Fremden. Ja, hier in Osnabrück und da haben sie ihn dann im Keller im Schaukelstuhl gefunden und neben ihm standen zwei leere Bierflaschen. Das heißt, die Polizei, gab es denn eine Obduktion? Ja, aber wir haben auch alles versucht, aber die geben uns darüber keine Auskunft. Wie? Die Polizei gibt nach so vielen Jahren der Familie keine Auskunft? Das gibt's doch nicht. Nein, machen die nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Seid ihr sicher, dass ihr da alle eure Rechte geltend gemacht habt? Ja, das haben wir, aber ich weiß nicht, ob seine Frau da mit einer Rolle spielt. Ach so. Vielleicht nicht will, dass wir Auskunft kriegen, weil wir hatten ja Streit mit der. Und. Ach, verstehe, dann kann es daher rühren, ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Also mein Verhältnis zu dem war sehr gut. Also ich war 3-4 Mal die Woche bei ihm und habe auch immer da geschlafen. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Er war immer für mich da, wenn ich irgendwie Probleme hatte. Halt wie mein Lieblingsbruder so. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu seiner Frau? Das war eher nicht so gut, weil sie ja anschaffen gegangen ist. Also sie hat Prostitution gemacht. Ach so, aber dennoch warst du oft da. Und dann war sie nicht da. Genau, sie war nicht da, aber ich war dann da. Mhm. Und deswegen hat er ja auch zu Drogen gegriffen, weil er damit nicht klar gekommen ist. Da warst du 16 Jahre alt, als dein Bruder gestorben ist. Richtig. Enge Beziehung, wichtige Bezugsperson. Ja. Wie hast du das denn damals aufgenommen? Ich habe angefangen, Alkohol zu trinken. Ja. Also viel Alkohol, also sprich diese hochprozentigen Sachen, so wie Wodka, Weinbrand. Und dann fing das an mit Spielsucht, habe ich mich damit abgelenkt. Ja. Und dann bin ich 9 Jahre lang spielsüchtig gewesen und letztes Jahr habe ich Therapie gemacht. Ja, und bis jetzt fast ein Jahr spielfrei. Das heißt, es geht dir heute den Umständen entsprechend gut, kann man das sagen? Ja, also ich denke noch oft darüber nach. Vor allem abends ist immer ganz schlimm. Also die Spielsucht ist im Griff? Ja, die habe ich zumindest schon mal im Griff. Und den Alkohol auch? Den Alkohol auch, ja. Da trinke ich schon lange keinen Alkohol. Das heißt, nach so vielen Jahren geht es dir wirklich jetzt viel besser als vorher? Ja, und dann kam ja Krebs von meinem Vater noch dazu. Das hat dann ja auch wieder alles aufgerollt. Ist der auch verstorben? Nee, zum Glück noch nicht. Ja, aber das ist natürlich eine schockierende Nachricht, wenn der Vater so schwer krank ist. Seit wann ist dein Vater so krank? Also der hatte vor 16 Jahren hatte den Arbeitsunfall. Da ist ein Gabelstapler bei ihm über den Fuß gefahren. Mhm. Und dann haben sie, aber das Bein hatte er noch und jetzt vor 2 Jahren ungefähr haben die das Bein abgenommen, weil schon eine Vergiftung im ganzen Körper drin war. Ja. Und dann mussten sie das Bein abnehmen. Ja, und das haben sie dann in Münster da in der Klinik gemacht. Da ist er dann, hat auch erstmal lange gedauert, bis er darüber hinweggekommen ist, dass das Bein nicht da ist. Aber du hast gerade was von Krebs gesagt. Ja, und dann jetzt vor 1 Jahr ungefähr, da haben sie festgestellt, dass er Krebs hat und der ist auch schon im ganzen Körper verstreut. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 65. Ja. Das heißt, da ist jetzt eine weitere große familiäre Belastung für dich. Genau. Hast du sonst noch Geschwister? Ich habe noch einen Bruder und noch eine Schwester. Wie ist das Verhältnis zueinander? Zu meinem Bruder nicht so. Zu denen habe ich so kaum Kontakt, weil er sich auch sehr kaum um meinen Vater kümmert. Zu meiner Schwester habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Und zu deiner Mutter? Doch, da habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis, ja. Weil ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Ach, du wohnst noch bei den Eltern? Ja. Ah, verstehe. Jetzt hast du mich heute angerufen. Warum? Weil ich darüber mal so sprechen wollte. Weil vielleicht, dass das etwas hilft, wenn ich so ein bisschen darüber rede, dass... Verstehe. Das heißt, in diese große Krise, die du jetzt in den letzten 8 Jahren, 9 Jahren durchgemacht hast, bist du hineingerutscht durch den Schock, den du damals erlitten hast, dass dein Bruder gestorben ist. Ja. Aber ich sag's nochmal, das ist natürlich jetzt ganz toll, dass du da dich rausberappelt hast und es dir wieder besser geht. Ja, also da bin ich auch schon mal ganz froh, dass ich das zum größten Teil schon war. Nur halt, wie gesagt, jetzt, wo das mit meinem Vater passiert ist, kam wieder alles. Verstehe. Denn darauf wäre dein Bruder jetzt sehr stolz, dass du das geschafft hast. Das muss man ja so auch immer sehen. Ja, hoffe ich. Ne? Ja, natürlich, na klar. Dein Bruder wäre ja nicht stolz auf dich zu sehen, wenn du in einer Sucht im Alkohol hängst oder in der Spielsucht. Jetzt würde er sich freuen, wenn er dich sehen kann oder könnte. Das muss einem schon immer so eine Motivation geben, finde ich, dass der, den man geliebt hat und wenn der gestorben ist, dass man das so regeln muss, sein Leben, dass es in dem Sinne von diesem Verstorbenen abläuft. Ja, stimmt schon, aber man merkt auch, dass mir das gut tut, wenn ich darüber spreche. Mhm. Und genauso ist es natürlich auch im Sinne deines Bruders, dass du jetzt auch deinem Vater beistehst. Das hätte er ja auch gemacht. Ja, vor allem vor einem Jahr ungefähr haben sie Krebs bei ihm festgestellt und da hatte der Arzt gesagt, dass er das höchstens nur noch ein halbes Jahr schaffen würde. Ja. Aber ist jetzt schon ein Jahr knapp vorbei, also bis jetzt ist es noch gut gegangen. Was ist denn das für ein Krebs, den dein Vater hat? Darmkrebs. Ja. Ist er operiert worden? Ja, die haben ihn 20 Zentimeter vom Darm entfernt. Ja. Und so einen künstlichen Darmausgang muss er zum Glück nicht haben, weil das noch irgendwie so an der Grenze war, dass sie das noch zusammen machen konnten. Verstehe. Was machst du denn zurzeit beruflich? Im Moment bin ich arbeitslos, also arbeitssuchend. Ja. Aber da ist was in der Mache. Du hast dich beworben und so weiter. Genau. Also da bin ich am Gange. Mhm. Hast du Sorgen jetzt durch die Angst um deinen Vater, dass du wieder irgendwie reinrutschen könntest in den Alkohol oder in die Spielsucht? Ja, mit dem Alkohol nicht so, weil da weiß ich wohl, dass ich davon runterbleiben kann, aber halt die Spielsucht, da habe ich Angst vor, dass ich da wieder reinrutsche. Mhm. Wäre vielleicht gut, gerade jetzt in der akuten Zeit, wo das sich mit dem Vater so beschäftigt, wenn du dir nochmal so sporadisch ein bisschen Hilfe von außen suchen würdest. Das wollte ich sowieso gern machen, aber ich weiß nicht, wo hier bei uns in Osnabrück. Ja, dann bist du jetzt hier bei uns genau an der richtigen Stelle, dann werden wir dich darüber informieren. Ja. Wir sind ja ausgestattet mit allen Infosachen aus ganz Deutschland. Mhm. Ja, aber ich gucke ja jeden Abend die Sendung und... Ja. Also ich bin echt begeistert davon. Ja, also. Markus, danke schön. Dann machen wir das dann einfach so. Dann legst du jetzt auf und wir rufen dich zurück. Das heißt, Sabine, meine Psychologin, ruft dich zurück und die kann dir genau sagen, wo du in Osnabrück in deiner Heimatstadt hingehen könntest und solltest. Ja, das wäre nett. Das machen wir sehr gerne. Okay. Markus, dann wünsche ich dir wirklich alles Gute. Halt durch. Denk immer daran, dass sich dein Bruder freuen würde, wenn du auf der richtigen Linie bist. Außerdem darfst du nicht rückfällig werden, weil du musst ja deinem Vater beistehen und auch deiner Mutter. Ja, stimmt. Also der ist ja sehr pflegebedürftig. Und ja, das wäre ein Drama für den alten Mann, wenn du, oder auch für deine Mutter, wenn du jetzt auch wieder abrutschen würdest. Ja, stimmt. Ja, Markus. Werde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. So, jetzt legst du bitte auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute von Herzen. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit Katrin. Und Katrin ist 37. Hallo Katrin. Hallo. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Jetzt telefonieren freut mich. Also ich bin Psychologin selbst und habe Angst also vor meinem Beruf. Also es geht darum, ich habe das Studium habe ich abgeschlossen und bin jetzt in der Therapeutenausbildung. Und ich habe also Angst, dass ich, weil ich selbst so viele Probleme habe, dass ich das gar nicht richtig ausüben kann. Welche Probleme hast du denn? Also ganz viele. Also Also zum einen auf jeden Fall, das ist so eine Art soziale Phobie, also dass ich Angst vor der Bewertung durch andere habe. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich fragen, warum man dann ausgerechnet Psychologie studiert, wo es um andere Menschen auch geht. Können wir gleich vertiefen. Ja. Gibt es da noch mehr, ich sag mal so, salopp Baustellen bei dir? Hier ist irgendwas mit der Leitung komisch, höre ich. Ja, das ist 1 und 1 leider. Schlechte Verbindung. Ja. Kannst du mich denn verstehen? Ich kann dich gut verstehen. Ich hoffe, das nervt nicht so sehr, wenn ich rede, weil irgendwas ist da im Hintergrund. Mhm. Was ist es außer dieser Sozialphobie noch? Also ich war als Kind schon schüchtern. Ganz schlimm ist es geworden, weil ich bei meinem Vater früher ein Jahr gewohnt habe und da hat der mich dazu gedrängt, also hat mich sexuell missbraucht. Und da ist es dann richtig schlimm geworden, dass aus dieser Schüchternheit eine richtige Phobie geworden ist. Und also da war ich im richtig katastrophalen Zustand. Sind all diese Sachen Motivation für dich auch gewesen, Psychologie zu studieren? Nee, also das wusste ich da gar nicht. Also diese ganzen Erinnerungen, die sind erst später wieder aufgetaucht. Mhm. Also Motivation war zu helfen, also anderen zu helfen. Ne? Verstehe. Also das ist ja bei dem Psychologen so, dass er erstmal ein Hochschulstudium abschließen müsst. Das hast du schon abgeschlossen, so habe ich es gerade verstanden. Und um dann als Therapeut zu arbeiten, muss man viele Ausbildungen machen und das ist auch viel Selbsterfahrung dabei. Also eine Zusatzausbildung. Zusatzausbildung, genau. Und da hast du dann auch, also hast du es mit Patienten oder Klienten zu tun? Ja, jetzt neuerdings, ja. Also mit wie viel hast du schon zu tun gehabt? Also jetzt habe ich erst eine Patientin neu, aber man muss auch noch vorher 1,5 Jahre so eine Art Praktikum machen, so wie Arzt im Praktikum. Mhm. Gibt es auch Psychologe im Praktikum. Und die 1,5 Jahre habe ich auch schon hinter mir und da habe ich natürlich dann mehr Patienten gehabt in der Klinik. Stellt sich natürlich wichtig die Frage, warum macht man das, wenn man so Angst davor hat, das vielleicht nicht zu bewältigen? Ja. Bestünde ja auch die Möglichkeit, dass du hast ja dein abgeschlossenes Studium, dass du nicht in die Therapeutenausbildung gehst, sondern etwas anderes machst mit dem Psychologiestudium. Ja, das denke ich auch häufiger. Also ich bin in der Therapeutenausbildung auch gelandet, weil ich keine Arbeit gefunden habe ohne diese Zusatzausbildung. Das ist sehr schwierig. Also die meisten Stellen sind schon so im klinischen Bereich, so wie ich gesehen habe. Mhm. Und da braucht man immer diese Ausbildung dazu. Und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich die eben. Aber das ist ja die Frage, was man sich selbst zumutet. Ja. Oder was du auch deinen Patienten zumutest. Du musst ja als Psychologe nur wirklich stark sein und klar sein. Mhm. Und wenn der Patient merkt, du brichst zusammen aufgrund irgendeiner Äußerung vielleicht, oder ist das natürlich ein Drama für euch beide? Es ist bisher noch nicht so vorgekommen. Ne? Also ich kann das dann verbergen, wenn mich irgendwas verletzt oder so. Also das habe ich so ein bisschen gelernt in dem Praktikum, also so auch Sachen dann ein bisschen einzustecken und dann so weiterzumachen. Aber du wirst ja da, genauso wie wir hier in der Nacht, auch mit den härtesten Sachen konfrontiert werden. Ja. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Kann ich das? Will ich das und kann ich das? Will ich das? Das weiß ich eben nicht. Aber du bist doch dann jetzt auch in einer Ausbildung. Das heißt, du machst doch auch selbst eine Therapie mit dir selbst. Nee, das ist nur so bei Psychoanalyse zum Beispiel. Also das ist ja eine Verhaltenstherapeutenausbildung. Also da ist nicht so viel, da ist ein bisschen Selbsterfahrung. Aber also das ist. Sprichst du denn mit den anderen Kollegen über diese Problematik? Ich habe in der Klinik mit Kollegen drüber geredet und das war ganz schlimm, weil die haben das dann dem Leiter erzählt. Naja. Hast du schlecht Bestand? Das ist total auf mich zurückgefallen. Nee, dann müsstest du jetzt erstmal mit einer neutralen Person, also die nicht in deinem Arbeitsumfeld arbeitet, da ausgiebig sprechen. Denn jetzt ist ja noch so ein Punkt, wo du vielleicht das Ruder noch rumreißen könntest ne, und was anders machen könntest. Ja, ich muss dazu sagen, ich kann aus dieser Ausbildung nicht so einfach raus jetzt. Ach so. Weil ich habe einen Stipendiumsvertrag. Ach so. Das heißt, also die Ausbildung musste ich bisher nicht bezahlen. Ich muss jetzt Tausende von Euro durch diese Ambulanzstunden abarbeiten. Ah, verstehe. Ja. Also hast du denn aufgrund deiner Dinge, die dir früher passiert sind, früher mal eine Psychotherapie gemacht? Ja, ich habe ganz viel gemacht. Du hast ganz viel gemacht. Also, ja, Psychoanalyse, also die ganzen Richtungen durch Psychoanalyse, dann tiefenpsychologisch und im Moment habe ich einen Verhaltenstherapeuten, der macht Traumatherapie und das scheint das erste zu sein, was wirklich was bringt. Also ich würde an deiner Stelle jetzt mir so ganz schnell wie möglich einen neutralen Berater suchen. Mhm. vielleicht, wenn du sagst, die Traumatherapie in die Richtung geht's, vielleicht so etwas machen, um dich zu stabilisieren. Mhm. Aber ich würde es auf keinen Fall jetzt so einfach nur laufen lassen. Ja. Ich würde auch gerne noch, dass du mit meiner Fachfrau im Hintergrund nochmal redest, weil die kann dir ja noch ganz andere Sachen sagen, aufgrund ihrer Praxis auch. Ja. Ja? Mhm. Gut, Katrin, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich nochmal an, in der Hoffnung, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ich würde mich sehr freuen. Okay, danke. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, ich gucke gerade hier auf unseren Monitor. Allmählich kommt das WDR-Fernsehen auch dazu. Der Vorspann läuft schon und es kann sich jetzt nur noch um ein paar Sekunden handeln. So, 0800 220 5050, so erreicht er uns. Und da sind wir jetzt auch. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten zu spät im Radio, im Fernsehen. Im Radio haben wir pünktlich angefangen. Wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Und wir haben heute eine Freitemennacht, wie immer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht weiter mit Marcel und Marcel ist 32. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Marcel, ist bei dir auch so warm? Ja, bei mir ist auch so. Boah, ich brate hier. Genau, geht mir genauso. Ich muss mal mein Hemd ein bisschen weiter aufmachen, das ist unfassbar warm hier. Ja, also ich freue mich, dass ich heute bei dir in der Sendung sein kann. Ja. Und mein Thema ist, also ich bin Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer? Genau, von Geburt an. Also, das heißt, du bist querschnittsgelähmt? Nee, ich bin durch einen Hirnschaden, also durch Sauerstoffmangel unter der Geburt, Hirn beschädigt, also Spastiker heißt das. Ach so, ja. Das genau. Kennt man, ja. Mhm. Genau. Und mein Thema ist halt Sexualität. Und ich habe eine sehr starke Sexualität. Mhm. Und ich... Das heißt, also, nochmal zur Erklärung, beim Querschnittsgelähmten ist es ja so, dass die Leute unten nichts fühlen, das ist ja alles taub. Genau. Das ist bei dir nicht so. Bei mir ist es nicht so, genau. Und mit Anfang 20 oder so hat man halt so seine Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch Beziehungen und so. Mhm. Und habe aber überwiegend die Sexualität in so Bordellen ausgelebt oder Swingerclubs oder so. Mhm. Und mit dem Alter jetzt, also mit dem Älterwerden, ist es halt so, dass es mir immer schwerer fällt, solche Institutionen aufzusuchen. Warum? Weil ich einfach darin keine Erfüllung mehr finde, weil es irgendwie so für mich so einen negativen Beigeschmack hat. So. Du hattest noch nie eine etwas längere Beziehung? Also ich dachte, ich hätte Beziehungen gehabt, aber es war noch nie so, dass man davon, also dass ich sozusagen realistisch eingeschätzt habe. Es war immer so unausgewogen und im Nachhinein musste ich immer feststellen, dass ich da immer mehr reininterpretiert habe und dass es nur so Co-Abhängigkeiten waren oder so. Waren das Beziehungen zu Frauen, die auch eine Bindung haben? Nee, das hatte ich noch gar nicht. Ich hatte immer nur so Beziehungen zu nicht behinderten Frauen. Ja, okay. Und es war immer sehr unausgewogen und es ist so, dass es mich jetzt eben so belastet, dass ich die Sexualität nicht auf normalen Wege ausleben kann, dass ich über Asexualität nachdenke. Also da hat sich so ein... Kann man über Asexualität nachdenken? Kann man sich zur Asexualität entscheiden? Also... Kann man das? Ich hoffe, dass ich das schaffe, ja, weil mein Leidensdruck ist ziemlich groß. Also so. Du bist ein junger Kerl von 32 Jahren. Genau. Du hast eine starke sexuelle Kraft in dir und Sehnsucht. Ja. Ja. Du hast jetzt so viele Sachen gemacht, die dich eigentlich frustrieren und dich eigentlich mehr runterziehen, als dir Spaß machen. Ja. Kann man denn dann entscheiden, so ich mache jetzt gar keine, ich will mich jetzt von der Sexualität verabschieden, wie geht das? Naja, das ist natürlich ein bisschen, ich sag's mal so, es ist ein bisschen schräg und ich bin auch aufgeregt. Ich rede das erste Mal darüber, so in der Öffentlichkeit. Und es ist so, dass man, also dass dieser Druck, dieser Leidensdruck halt so enorm zunimmt, dass man nach Lösungen sucht. Klar, es geht mit Depressionen einher, es geht damit einher, dass man sich selber gar nicht mehr annehmen kann. Mhm. Dass man sagt, okay, wenn ich nicht lieben kann, wenn ich nicht begehrenswert bin, dann kann ich nicht leben, dann will ich nicht leben. Und dann ist es halt auch nicht die Lösung, weil letztlich irgendwie... ich hänge auch am Leben und so, trotz der Depression, die damit verbunden ist. Aber dann sagt man so, okay, wenn jetzt zum Beispiel Frauen, also 80% meiner Bekanntschaften und meiner guten Freunde sind auch Frauen. Und wenn man sozusagen schafft, dieses diese Sexualität abzulegen, weil ja, aber wie will man das denn schaffen? Die kann man da, man kann doch nicht einfach einen Hebel umlegen im Kopf. Naja, also das ist ja zum Beispiel das große Problem, wenn jemand, wenn ein junger Mann ins Kloster geht, zum Beispiel. Ja. Oder wenn jemand Priester werden will und das ernst meint, dann muss er ja halt auch keusch leben oder abstinent leben. Das sind ja große auch innere Anstrengungen. Das kann man nicht einfach mal so sagen, jetzt mache ich es mal nicht mehr und Schluss aus. Das stimmt, das ist auch richtig, aber der Druck, der damit verbunden ist, wenn man es nicht, wenn man immer auf Ablehnung stößt und es nicht leben kann. Jetzt will ich mal eben was aufgreifen, was du gesagt hast. Ja. Zweimal so im Nebensatz. Da ist zweimal das Wort Depression gefallen. Ja. Ist es so stark, dass du sagst, ich leide an Depressionen, ich bin depressiv erkrankt? Ja, es ist damit auf jeden Fall in den letzten Jahren in Verbindung zu bringen, ja. Bist du in Behandlung? Ich bin im Moment nicht in Behandlung. Ich habe mehrere Therapien durchlaufen. Nicht deswegen, ich dachte immer, dass die Depressionen woanders herkommen. Mhm. Aber ich bin also im Moment nicht in Behandlung. Also du warst auch noch nie wegen Depressionen in Behandlung? Ich war wegen Depressionen schon in Behandlung, aber ich habe das Kernproblem für mich nicht erkannt. Verstehe. So. So. Ich dachte immer, es hängt mit irgendwas anderem zusammen, dass ich keine Arbeit habe oder dass ich sozusagen... Also ich will dir mal sagen, es gibt natürlich Menschen, da muss man gar nicht Mönch oder Priester werden, es gibt Menschen, die wirklich asexuell leben und auch sehr gut leben, wo das so funktioniert. Aber ich glaube, dann ist mit deren Hormonhaushalt auch irgendwie was anderes im Gange als mit den eher normal gestrickten Menschen. Und, also weißt du, Domian, es ist nicht so, dass ich das nicht möchte. Ich möchte gerne meine Sexualität ausleben und so. Aber ich möchte auch eben nicht mehr so diesen psychischen Druck verspüren, wenn die Ablehnung kommt oder beziehungsweise ich verstehe auch, warum ich bei Frauen jetzt sozusagen Ja, ist mir schon klar, dass du weitaus schwerer hast als ein nicht behinderter Mann. Einerseits. Andererseits weiß ich aus zahllosen Gesprächen auch hier in dieser Sendung, dass es so viele behinderte Menschen gibt, die eine völlig normale Sexualität haben und auch ihre Partner haben und finden. Warum funktioniert das bei dir nicht? Ich glaube, dass sozusagen, also dass meine Behinderung auch irgendwie meine Seele deformiert hat. So. Also dass irgendwie Erfahrungen, die ich gemacht habe, beziehungstechnisch und so, dass die dazu geführt haben, dass ich auf irgendeine Art und Weise auch emotional geschädigt bin und deswegen das nie zu so einer festen... Verstehe. Ist denn über, Beziehung kommt. Ist darüber in diesen Therapien gesprochen worden, über die du gerade erwähnt hast? Das habe ich nie geschafft. Das wäre aber genau der Punkt. Ja. So wie du es jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten alles auf den Tisch gelegt hast, müsstest du es genau da auch tun. Also man muss halt sagen, ich schaue dir halt schon lange zu und deswegen ist so ein bisschen Vertrauen gewachsen. Also in die Sendung. Ja klar, und du bist anonym, ist mir schon klar, dass es dann einfacher geht. Ja. Aber ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Es sei denn, du hast irgendeine mentale Strategie, wie du das schaffen könntest, aber die müsstest du mir erstmal erklären. Naja, also mental ist es so, dass ich natürlich die Selbstbefriedigung nutze als Ventil. Okay, das ist ja schon eine Form der Sexualität. Das ist ja nicht asexuell. Wirklich asexuell heißt, ich mache überhaupt gar nichts mehr. Also es ist halt so, dass ich sozusagen diese Selbstbefriedigung als Übergang gewählt habe. Also um die körperlichen... Wie lange liegt es jetzt zurück, dass du in einem Bordell oder einem Swingerclub warst? Ich würde sagen, jetzt so ein gutes Dreivierteljahr. Ja. Was für ein Gefühl hattest du, wenn du aus dem Bordell rauskamst? Ich habe mich noch wertloser und ungeliebter gefühlt, als bevor ich reingegangen bin. Hattest du auch ein solches Gefühl, wenn du aus einem Singerclub kamst? Ja, das ist jetzt mittlerweile schon für mich identisch geworden. Mhm. Weil es für mich nichts mit wirklicher Nähe mehr zu tun hat. Also ich rede auch nur für mich. Ich will jetzt nicht irgendwie Leute finanzieren, die da hingehen oder nein, so. Nein, da habe ich auch nicht so verstanden. Also dann wäre ja erstmal, da finde ich die Entscheidung erstmal für dich richtig, dass du nicht mehr ins Bordell gehst und nicht mehr ins Fingerclub, wenn du mit so einem Gefühl da rausgehst. Ja. Offensichtlich liegt es wirklich auch an dieser Form der Sexualität, dass dich das kaputt macht. Die Richtung müsste sein, zu einer anderen Sexualität zu kommen. Und vor allen Dingen mit dir, in dir auch etwas mehr ins Reine zu kommen mit deiner Behinderung. Wenn du sagst, die hat mich seelisch deformiert, das muss ja nicht sein. Es gibt so viele Behinderte, die sagen das nicht, die werden empört, wenn ich jetzt sowas fragen würde, bist du seelisch deformiert, würden die sagen, hör mal auf. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich Das ist für mich so eine Erklärung, warum es immer einfach nicht... Kann ja sein. Nimm ich auch ernst, wenn du das so sagst. Ja. Aber ich fände das wahnsinnig interessant für dich und wichtig vor allen Dingen auch, wenn du das mit einem kompetenten Psychologen mal richtig ausgiebig bereden würdest. Weil sich jetzt einfach zur Asexualität etwas dilettantisch, sage ich mal, zu entscheiden, das habe ich Sorge, dass das nicht klappt. Also ich bin auch noch weit davon entfernt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es klappt, aber es ist so... Das Einzige, was mir einfällt, ja, um diesen Druck aus dem Weg zu gehen. Verstehe, aber da sind ja noch ganz viele andere Geschichten, wenn du es auch mit der Depression, da muss ja auch jemand sich mit dir beschäftigen. Du sollst ja nicht depressiv durchs Leben laufen. Und da gibt es ja mittlerweile wunderbare, gute Methoden und auch Medikamente, wo man erstmal helfen kann. Ja. Also alles, was ich jetzt empfinde bei dem, was du sagst, Marcel, ist, der Marcel muss zu einem Psychologen, da musst du in gute psychologische Hände zunächst. Okay. Das musst du machen. Du hast ja nichts zu verlieren. Wenn man da hingeht, hat man erstmal nur zu gewinnen. Wenn, ja, das stimmt. Wenn dir der Typ oder die Frau irgendwie zu blöd kommt, gehst du woanders hin. Ja, da kann man heute ja frei wählen. Ja, ist zwar auch alles schwierig, aber die Chemie muss stimmen zu der Person und wenn die stimmt, hast du eine Chance, dass du da irgendwie Land siehst. Ja. So, jetzt kriegst du noch eine Beratung von meiner Psychologin, wo und wie am besten du es einfädeln könntest, aber tu es. Okay. Ja? Ja. Alles Liebe, alles Gute, Marcel. Leg bitte auf. Toll. Dankeschön. Und Sabine ruft dich gleich an. Mach ich. Tschüss. So, ihr Lieben, Marcel hat eigentlich ein interessantes Stichwort geliefert. Ich habe das gerade so gesagt. Es gibt ja Menschen, die wirklich komplett asexuell leben, die da auch kein Problem mit haben. Also das heißt, asexuell bedeutet dann auch ohne Selbstbefriedigung und natürlich ohne sexuellen Kontakt zu anderen Menschen. Hört uns vielleicht gerade jemand zu? Sieht uns jemand zu? Wenn ja, ich fände es interessant, mit dir oder mit dir zu sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Wenn ihr asexuell lebt und das für euch auch völlig in Ordnung ist, erzählt mal, wie das so ist und wie ihr dazu gekommen seid. 0800 220 5050. Hier ist Jürgen. Jürgen ist 42. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Ich bin 44. Oh, entschuldige bitte. Ja. Ist egal. Mach ich die zwei Jährchen machen da nicht fit. Nein. 44, Jürgen. Ja, ich habe eine myotone Muskeldystrophie. Erklär uns, was das ist. Muskelschwund. Muskelschwund. Ja. Von Geburt an? Ja, das ist, aber mit 18 ist das erst diagnostiziert worden in der Düsseldorf in der Uni. Das heißt, bis 18 warst du relativ normal und fit? Ja, und dann hat mein Lehrmeister mal gesagt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Was hast du gelernt damals? Ich habe Bäcker gelernt. Ja. Und dann bin ich alle erst abgegangen und bei einem Neurologen, der hat dann gesagt, muss man halt das überhaupt. Muskelschwund ist eine Erkrankung, die ist sehr ernst, soweit ich das weiß. Ja. Die einen Körper enorm schwächt. Sehr enorm. Und den Körper komplett abbaut. Der Körper baut sich selbst ab, kann man so sagen. Ja, die Muskeln bauen sich ab. Die Muskeln bauen sich ab, genau, ganz genau. Ja. Mit 18 diagnostiziert, heute bist du 44. Ja. Beschreib dich mal, wie du, wenn ich dich jetzt sehen könnte, was für ein Bild hätte ich vor Augen? Ja, wie soll ich das beschreiben? Größe oder so und so. Also zum Beispiel, musst du im Rollstuhl sitzen? Nein, noch nicht. Eigentlich haben die Ärzte damals gesagt, mit 35 sitzt du im Rollstuhl. Mhm. Aber ich bin jetzt 44, sitze immer noch nicht im Rollstuhl. Ich gehe aber im Rollator. Ja. Weitere Strecken. Ja. Im Haus habe ich einen Gehstock. Ja. Das geht noch. Wie viel wiegst du? Ich wiege 68 Kilo jetzt. 68 Kilo bei einer Größe von? Von 1,65. 1,65. Mhm. Also du kannst dich nur mit dem Rollator fortbewegen. Mhm. Wie macht sich die Krankheit so bemerkbar an dir und in deinem Leben? Ja, ist alles schwächer, geht alles nicht mehr. Ich kann auch keine Rouladen hochziehen, die habe ich jetzt alle elektrisch machen lassen. Achso, die Rollos kannst du nicht hochziehen, ja, ne? Kann sehen. Mhm. Ja, und dann viel heben und so. Geht also nicht mehr, einkaufen oder so. Ist diese Krankheit verbunden mit Schmerzen? Nee, Schmerzen habe ich eigentlich nicht so. Man wird einfach immer schwächer. Ja, aber erheblich, die letzte Zeit ist rapide fortgeschritten. Mhm. Muskelschwund. Ja. Das Herz ist auch ein Muskel. Ja, ich war auch jetzt vor kurzem noch in Herzklinik, mhm, untersuchen lassen das Herz. Ist alles in Ordnung im Herz noch. Das ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Schon immer? Seit anderthalb Jahren lebe ich alleine. Ah, was war vorher? Vorher hat nochmal bei meinem Bruder, wir hatten ein Zweifamilienhaus, habe ich oben gewohnt. Mhm. Musste auch immer Treppen steigen. Mhm. Weil ging auch nicht, da geht er jetzt auch nicht mehr. Achso, du warst aber nicht verheiratet oder in einer Beziehung? Nein. Noch nie? Nein. Hängt das mit der Erkrankung zusammen? Auch. Mit was noch? Ja, ich bin auch schwul. Na gut, dann kannst du ja nur auch einen Freund haben. Ja, habe ich aber nicht. Aber ich schätze mal, das liegt alle an der Krankheit, weil die wollen dann gerne mit jemandem was unternehmen. Und das geht dann schlecht bei und dir. Und das geht bei mir ja sehr schlecht mit dem Laufen und so, ne? Dann habe ich ja gerade lange ausführlich mit dem Marcel über Asexualität gesprochen. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Wie lebst du denn deine Sexualität aus? Ja, geht noch. Das geht. Aber... Wie machst du es denn? Was geht? Was machst du? Alles. Wie alles? Hast du Sexualpartner? Hm? Hast du Sexualpartner? Ja. Und wie... Ab und zu. Und wie kommst du an die ran? Internet. Ach so, verstehe. Ja. Aber das sind dann so reine Sexgeschichten, da ist mit Liebe ein bisschen verliebt sein und so ist da nichts. Ja, habe ich schon mal gehabt. Drei, vier Mal, so jetzt. Dann ein halbes Jahr vielleicht oder so. Mhm. Und dann ist halt immer wieder... Hast du denn den Eindruck, das klang ja bei Marcel gerade so durch, dass du als nicht gesunder Mensch, hast du es viel schwerer, Sexualpartner zu finden? Ja, ich glaube wohl. Weil ich auch auf so einer Seite bin und da habe ich im Profil stehen mit Behinderung, ne, mit Gehbehinderung. Mhm. Das habe ich gleich gesagt, weil gleich, wenn, dann will ich gleich mit offener Karte spielen. Ne? Ja, muss ja auch, so ist das ja albern. Ja. Also es ist schwieriger, aber es geht. Ja, aber ganz schwer. Mhm. Wie schreitet diese Krankheit fort? Du hast gerade schon gesagt, das nächste wäre dann irgendwann der Rollstuhl. Ja. Und dann? Ja, tot. Hm. Aber so schnell stirbt man doch wahrscheinlich nicht daran. Ja, aber wenn die Organe nachher versagen, die ganzen Muskeln weg sind, ne? Mhm. Und ich habe ja auch schon mal drüber nachgedacht, über wenn, bevor ich ein Pflegefall werde, ne? Mhm. Über Sterbehilfe. Mhm. Ist das der Grund deines Anrufes auch, um mit mir darüber zu sprechen? Auch. Und was noch? Ja, einfach mal über alles. Verstehe. Mhm. Über das scheiß Leben. Aber im Moment ist es ja noch so, dass du doch schon auch noch eine Lebensqualität hast. Ist das richtig? Ja, habe ich noch, muss ich sagen. Mhm. Aber... Nun ist das ja mit der Sterbehilfe immer so eine Sache. Wann entscheidet man, welcher Zeitpunkt... Sollte es sein? Ja, das habe ich eigentlich. Ich bin nicht da schon immer drüber am Nachdenken. Ich habe das damals erlebt, was aus dem Nachbarort da eine Frau da hingegangen ist in der Schweiz, ne? Mhm. Weil die Mutter schon behindert und sie war behindert und die ihrem Bruder nicht zur Last fallen. Mhm. Dann ist sie da hingefahren. Mhm. Was ist deine größte Angst? In Pflegefall zu werden, dass mehr andere Leute helfen müssen. Mhm. Also es kann sein, dass das sich so entwickelt, dass du zunächst im Rollstuhl sitzen musst und irgendwann liegst du nur noch im Bett und kannst gar nichts mehr machen. Ja, genau. Mhm. Und so weit möchte ich gar nicht kommen. Und das könnte sich dann unter Umständen auch einen langen Zeitraum hinziehen, bis du dann auf natürlicher Weise verstirbst. Ja. Mhm. Und das möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht liegen. Das verstehe ich gut. Auf keinen Fall. Und ich glaube auch, ich weiß noch nicht, ich glaube, meine Brüder müssen dann auch für mich aufkommen. Kann das sein? Das weiß ich aber nicht so genau. Wenn du ein Pflegefall wirst? Ja. Ja, frag mich da nicht so diese Finanzsachen. Ja, ich glaube schon, dass die Familie irgendwie ein bisschen... Ich weiß es nicht genau, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß es auch nicht. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Familie, zu den Brüdern? Gut. Gut. Ja, einigermaßen ganz gut. Wie viele Brüder gibt's? Zwei. Ja, und die Eltern leben auch noch? Meine Mutter ist im Pflegeheim, die hat Demenz. Mein Vater ist schon 25 Jahre jetzt tot. Was ja auch schlimm ist, wenn deine Mutter so krank ist. Ja, meine Mutter, also sie kennt mich nicht mehr. Wenn ich da komme, manchmal kennt sie mich nicht, das ist mit Demenz ganz schlimm. Ja. Neben der Familie, gibt es auch noch, gibt es Freunde? Ja, Freunde habe ich auch. Also du bist kein einsamer Mann, das kann man nicht sagen. Ja, eigentlich wohl geworden jetzt, wo ich alleine wohne und bin aus meinem Ort weggezogen. Warum bist du denn aus dem Ort dann weggezogen? Weil ich habe da oben bei meinem Bruder, wir haben ein Zweifamilienhaus. Habe ich verstanden, aber du hättest ja in dem Ort bleiben können. Ja, das ist eine Wohnung, die behindertengerecht ist. Ah ja, verstehe. Verkehr und alles. Ja, ja, ja, ja, verstehe, natürlich. Dann ist man dann, ja, ja, ist klar. Ja, das ist nicht so einfach. Mhm. Nur ist ja ein, ich glaube ja, dass so die Entwicklung heutzutage mit Internet beispielsweise für viele behinderte Menschen ein Segen ist. Ja. Dass man so ein bisschen dadurch außen Kontakt zur Außenwelt hat, was früher eben nicht so der Fall war. Das stimmt. Du hast das gerade angesprochen mit der Sterbehilfe. Das ist ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema. Ja. Das kann man natürlich jetzt nicht so innerhalb von ein paar Minuten besprechen. Mhm. Grundsätzlich kann ich das verstehen, was du sagst. Ja. Entschuldigung. Natürlich muss man das wirklich sehr, sehr, sehr genau bedenken. Und man muss irgendwann halt dann auch einen Zeitpunkt festsetzen, wann man das will. Ja, für mich ist der Zeitpunkt immer, sobald ich im Rollstuhl sitze. Ja, wobei, vielleicht hast du dann ja auch doch noch ein bisschen Spaß am Leben, auch wenn du im Rollstuhl sitzt. Ich habe ja jetzt schon manchmal nicht viel Spaß am Leben. Manchmal habe ich so Tage, so wochenlang, da denke ich dann, wird mal vorbei. Verstehe. Können wir irgendwas für dich tun? Eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Wir überlegen mal. Ja. Ich möchte dich nicht einfach so in die Nacht wieder entlassen, Jürgen. Mhm. Wir überlegen mal und melden uns auf jeden Fall gleich nochmal bei dir. Ja. Dann könnte ich noch ein Autogramm von dir haben. Natürlich, sehr gerne, Jürgen. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Tschüss, alles Gute, tschüss. So, ihr Lieben. Ach, Mensch, ich muss euch ja sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen ist ja Themennacht. Vor lauter Hitze vergisst man das. Morgen ist Themennacht. Und das Thema morgen heißt, mein Leben ist nicht normal. Und ich möchte gerne mit Leuten morgen reden, die ungewöhnliche Dinge tun. Was auch immer, die einen ungewöhnlichen Körper haben oder die durch äußere Umstände zu einem ungewöhnlichen Leben gezwungen sind. Das ist das Thema. Mein Leben ist nicht normal. Wenn ihr ein Leben führt, was eigentlich so von der Norm abweicht, vielleicht habt ihr auch einen ganz ausgefallenen, völlig ausgefallenen Beruf oder ein völlig ausgefallenes Hobby, das euch sehr vereinnahmt, dann seid ihr morgen meine Kandidaten hier in der Sendung. Meldet euch bitte unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wie immer könnt ihr ab 0 Uhr morgen anrufen. 0800 220 50 50. Das Thema heißt, mein Leben ist nicht normal. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich die Sarah. Die ist 26. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Domian. Hallo, ich grüße dich. Um was geht's bei dir, Sarah? Ja, bei uns, oder bei mir vielmehr geht es darum, dass ich meinen Papa vermisse seit dem 20. Juni, seit letzter Woche Montag. Was heißt genau vermisse? Also ich wohne bei meinen Eltern zu Hause mit meiner Tochter, die vor einem Monat auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und mein Papa, wie jeden Morgen, hat das Haus verlassen, um seine Dinge zu erledigen, um schwimmen zu gehen oder einkaufen zu gehen und ist an dem Tag nicht mehr nach Hause gekommen. Ach, am 20.06.? Mhm. Ein Tag vor meiner Mutter, ihrem Geburtstag war das. Wie alt ist dein Vater? 64 Jahre alt und Diabetiker ist er. Diabetes Typ 2 hat er und muss jeden Tag sein Insulin spritzen, 52 Einheiten. Ist er zu Fuß oder mit dem Auto weg? Er ist zu Fuß bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Das ist auch das Merkwürdige. Das Einzige, was er nämlich mit sich geführt hat, war seine Monatsfahrkarte. Wie viel Geld hatte er dabei? Weiß man das? Das kann man gar nicht sagen, aber er hat seine kompletten Karten, Unterlagen, hat er alles zu Hause gelassen. Personalausweis, EC-Karte, alles. Das heißt, das deutet darauf hin, dass er nicht irgendetwas Ungewöhnliches vorhatte. Dann hätte er die Karten mitgenommen und den Personalausweis. Also normalerweise, wenn man jetzt sagt, ich hau jetzt mal ein paar Tage ab, ist meine Meinung, und setze mich mal ein bisschen ab, will mal ein bisschen relaxen oder was auch immer, dann nimmt man doch zumindest seine Sachen mit. Nimmt man unbedingt mit. Ja, ist doch unnötig, ne? Selbst wenn man sich irgendwo einquartieren möchte, braucht man ja seinen Personalausweis. Wie war denn, warst du anwesend, als er das Haus verlassen hat? Ich war anwesend. Ich habe ihn noch morgens gesehen beim Kaffee trinken. Wie war er denn so drauf? Wie war die Stimmung? Die letzte Zeit war er etwas sehr ruhig. Also er war sehr in sich gekehrt, das muss man schon sagen. Und in welcher Stimmung war er an dem Morgen? Da ich nur kurz an die vorbeigehuscht bin mit meiner Tochter auf dem Arm, habe ich gar nicht so mit ihm großartig sprechen können, aber er war ruhig, er war sehr ruhig. Was sagt deine Mutter? Ja, meine Mutter ist total wir sind alle total Ja, aber ich meinte jetzt gar nicht erklären. Natürlich. Ja. Aber ich meinte jetzt auch was, deine Mutter kennt ihn ja, kann ihn ja noch besser beobachten als du warst abgelenkt durch das Kind. Was sagt sie, wie er an dem Morgen drauf war, am 20. Also sie hat ihn an dem Morgen gar nicht gesehen, aber sie sagt auch, dass er in letzter Zeit sehr in sich gekehrt war. Auch im Nachhinein machen wir uns teilweise auch Gedanken, was wir falsch machen können eventuell. Was wollte er denn konkret erledigen? Das können wir gar nicht sagen. Also er hat einen so sehr strukturierten Tagesablauf, sag ich mal, weil er immer sehr, also geht einkaufen und macht dieses und macht jenes. Was man sagen kann, er ist jeden Morgen schwimmen gegangen und zwar wirklich jeden Morgen seine Bahn gezogen, eine Stunde. Aber das hatte er an diesem Morgen nicht vor? Das hatte er anscheinend nicht vor, sonst hätte er seine Badehose mitgenommen. Aber interessant ist, er hat es für uns so aussehen lassen, als wäre er im Schwimmbad, weil er seine Tasche mitgenommen hatte hier fürs Schwimmbad drauf. Und woher wisst ihr, dass er nicht im Schwimmbad war? Weil seine Badehose hinten im Schrank, haben wir die gefunden. Das heißt, er wollte euch täuschen? Es könnte einem so vorkommen. Also es ist auch alles so hinterlassen, dass wir genau Bescheid wissen, was wir jetzt zu tun haben. Ne? Zum Beispiel die Termine überweisen, also so ganz alltägliche, strukturierte Dinge sind erledigt eigentlich. Hältst du es für möglich, dass dein Vater sich das Leben genommen hat? Es ist total krass, aber klar, wir halten es für möglich. Und das macht uns auch total wahnsinnig. Was du jetzt gesagt hast, dass er so still die letzte Zeit war, jetzt, dass er da so ein bisschen getäuscht hat. Ihr habt mit der Polizei Kontakt gehabt? Natürlich, wir haben am Dienstag direkt eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Was sagen die? Am Anfang waren sie ein bisschen zurückhaltend mit ihren Aussagen und waren, glaube ich, auch nicht so direkt gleich am Fahnden. Am Mittwoch hat uns dann die Kriminalpolizei die Außenstelle der Mordkommission besucht und in Zivil gekleidet auch. Und die haben dann auch direkt sehr erschrocken reagiert, als sie die ganzen Hinterlassenschaften, die er da gelassen hat, gesehen haben. Und warum? Warum haben die da erschrocken reagiert? Ja, weil sie auch gemeint haben, es ist mega ungewöhnlich. Was auch noch total ungewöhnlich ist, er hat seinen Hausschlüssel in den Briefkasten geworfen. Bei uns. Also, er ist rausgegangen und hat den Hausschlüssel bei euch im Briefkasten geworfen? Genau. Das sind ja alles Indizien dafür, dass kein Verbrechen vorliegt. Ja, das... Sondern dass er irgendwas geplant hat. Genau, es ist ein Indizien dafür, dass kein Verbrechen vorliegt und dass ihm wohl auch nichts, dass er keinen Unfall hatte oder so. Ne? Glaubt die Polizei das auch? Die Polizei ist, ja, das, was ja schön ist, noch sehr zuversichtlich. Also er wird noch gefahndet, als dass sie davon ausgehen, dass er am Leben ist. Aber auch der Kriminalpolizist, der bei uns war, hat gemeint, also wir sollen uns natürlich jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen. Also man kann es einfach nicht sagen. Du, wenn er sich das Leben genommen haben sollte, man muss das ja mal, man muss es ja mal bedenken oder aussprechen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du und deine Mutter schon tausendmal überlegt habt, wo und wie könnte er es gemacht haben, bei euch in der Umgebung. Ja, oh ja, natürlich, da haben wir auch schon dran gedacht. Was wäre denn da naheliegend? Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder Gedankengänge diesbezüglich. Wir wohnen nicht weit, total krass vom Neckar entfernt, der Fluss der Neckar. Mhm. Und da weiß man natürlich nicht. Naja. Keine Ahnung. Er ist immer sehr gerne spazieren gewesen und im Wald gewesen. Auch als ich klein war, ist er immer viel mit mir im Wald gewesen. Das waren auch schon so Sachen, an die ich noch gedacht habe. Gab es denn, ich meine, das 20. Das ist ja nur schon einige Tage her. Gab es denn schon gezielte Suchaktionen von Seiten der Polizei? Von Seiten der Polizei. Also wir telefonieren ja jeden Tag. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, das darf man vielleicht gar nicht sagen, zu wenig getan wird. Denn wenn ich mich mit Nachbarn unterhalte oder überhaupt Menschen, die in der näheren Umgebung wohnen, dann ist ihnen noch nicht wirklich eine Fahndung aufgefallen, beziehungsweise sie sind auch nicht befragt worden. Genauso wie sein Hausarzt oder seine Zahnärztin, die ja auch wegen seiner Diabetes natürlich vielleicht wichtige Informationen haben. Da haben wir uns selber auch ein bisschen mit reingehängt und ich habe viel mit seinen Ärzten gesprochen. Also diese Diabetes ist in der Tat eine äußerst wichtige Information, weil er braucht ja die Medikamente. Er braucht sein Insulin ganz dringend. Er braucht das Insulin, genau. Ja. Und das hat er hat nichts mitgenommen. Das ist auch, also wir haben ja alles durchgeguckt. Also die meisten seiner Medikamente sind zu Hause. Aber wie ich mit dem Hausarzt bemerkt habe, hat er auf jeden Fall seine Spritze dabei. Mhm. Die hat er dabei. Was er nicht dabei hat, ist das Blutzuckermessgerät. Das braucht er eigentlich auch, um die entsprechende Menge Insulin zu berechnen, die er dann spritzt. Also er hat kein Insulin dabei, soweit ihr das beurteilen könnt. Aber doch, Insulin wahrscheinlich schon mit der Spritze. Ach, mit der Spritze. Wir können halt nicht beurteilen, wie viel Insulin oder wie lange das ausreicht, dass er dabei hat. Das ist jetzt für dich und deine Mutter. Gibt's noch ein Geschwister? Ja, die sind aber wohnen nicht mehr zu Hause. Okay, aber für euch ist das ja jetzt eine ganz furchtbare Zeit. Ja. Man macht sich tausend Gedanken und man wartet wahrscheinlich auf jeden Anruf oder wenn es klingelt, was ist jetzt? Und genau. Wir haben ja auch schon viel versucht, waren schon unterwegs und haben auch vermissten Drucke, Flyer angebracht an verschiedene Stellen, wo er sich viel aufgehalten hat oder an Stellen, wo viele Menschen vorbeikommen am Hauptbahnhof und so weiter. Habt ihr denn eure lokale Zeitung eingeschaltet? Die veröffentlichen dann ja auch. Die Polizei hat das übernommen. Also die haben komplette Pressemitteilungen an alle Tageszeitungen, die bei uns mit Foto auch? Mit Foto, auch im Internet. Naja, und keine Resonanz. Keine Resonanz. Wir haben mal einen relativ dämlichen Anruf bekommen, aufgrund unserer privaten... der hat sich irgendwie... Ja. Da kann man ja gar nichts machen, das nur abwarten. Das ist total quälend. Es ist jeden Tag ein Hoffen und Bangen. Hoffentlich kommt er heute, hoffentlich meldet er sich, hoffentlich. Nun ist es ja Gott sei Dank sehr, sehr warm draußen. Ja, das... Ja, gut, aber da. Vor ein paar Tagen nicht so. Nee, da war es nicht so. Genau. Ja. Mhm. Gäbe es denn irgendwo irgendjemanden, einen Freund oder so, wo er hätte hingehen können? Würde uns überhaupt nichts einfallen, weil mein Papa ein Einzelgänger ist. Mhm. Sozialkontakte, bis auf die Damen und Herren, die man so trifft, wenn man unterwegs ist, eigentlich gar nichts. Also nichts Näheres, nichts Tiefes. So, jetzt das Einzige, was ich jetzt, das ist wirklich minimal, aber das Einzige, was ich jetzt anbieten kann, ist, dass du vielleicht doch sagst, in welchem Ort ihr wohnt. Ja, toll. Und deinen Vater vielleicht nochmal kurz beschreibst und falls, es gibt ja die verrücktesten Zufälle, vielleicht hat ihn jemand gesehen, dann möge sich an die Polizei wenden oder an uns und wir leiten es dann weiter. Ja. Also in welchem Ort wohnt ihr? Also wir wohnen in Ilvesheim, das ist im Rhein-Neckar-Kreis, bei Mannheim liegt es. Mhm. Kann ich also so ziemlich öffentlich sprechen und alles sagen, Domian? Ja, also mein Papa heißt Jörg Kühnlein. So stand es ja auch in der Zeitung dann, ne? Richtig, also wenn man in der Suchmaschine Google seinen Namen eingibt, Jörg Kühnlein mit H, da findet man auch nochmal Links zu seinen polizeilichen Vermisstenanzeigen und zu diversen Ausschnitten in der Zeitung und so weiter. Vielleicht nur so ein paar Sachen, wie wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, wie sieht er aus? Ja, also mein Papa ist 1,85 groß. Von kräftiger Statur, wiegt 112 Kilogramm, wobei er eher so rund gebaut ist im Bereich des Bauches. Seine Beine sind auffällig schlank. Mhm. Er ist derzeit sehr braun gebrannt, dadurch, dass er immer im Schwimmbad war, ist er sehr, ja. Er hat einen Bart, schon weiße Haare, auch noch Haare auf dem Kopf, ordentlich vorhanden und auch ein rundliches Gesicht. Blaue Augen hat er, sehr auffällige blaue Augen, die... Ja. Leuchten immer und Was hat er an dem Tag an? Also wir vermuten, also ich gehe ganz stark davon aus, dass er eine hellbeige Hose anhatte, so ein Stoff-Jeans-Optik, ein Poloshirt. Poloshirts hat er eigentlich immer getragen, in so einem Pastellton und braune Schuhe, Lederschuhe. Okay. Also das ist das, was wir dir jetzt hier anbieten konnten, Sarah. Ja, total. Du hast es jetzt alles klar und deutlich gesagt. Mhm. Wie gesagt, wenn jemand eine Erinnerung hat oder eine Idee hat, bitte wendet euch da am besten gleich an die Polizei in der Gegend oder meldet euch bei uns und wir reichen das weiter. Dann drücken wir die Daumen, dass man deinen Vater findet. Ja. Hoffen wir, dass es doch nichts Schlimmes ist. Aber auf jeden Fall, dass man erstmal Gewissheit hat, was los ist. Mhm. Ne? Liebe Sarah, schöne Grüße an deine Mama. Danke, sie ist auch hier, sie ist gerade neben mir. Ah ja, schöne Grüße und ich wünsche euch alles Gute. Vielen lieben Dank, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, gute Nacht. Gute Nacht. Lukas, auch 26. Guten Morgen, Lukas. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Lukas. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um ein ziemlich schwieriges Thema. Und zwar habe ich grundsätzlich mal Probleme mit meiner sexuellen Orientierung. Mhm. Was heißt? Die Leitung ist ein bisschen komisch, da sind immer so Unterbrecher drin, deswegen zögere ich gerade. Jetzt ist alles weggebrochen. Jetzt ist alles weggebrochen. Hier kommt was Neues. Frage in der Regie, kann ich die untere Leitung nehmen? Meine Regie schweigt. Da ist also wahrscheinlich gerade Chaos im Hintergrund. Okay, ich versuche es mal mit Karin. Und Karin ist 36. Guten Morgen, Karin. Ja, hallo, Domian, hieß Karin. Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Und ich höre dich jetzt auch gut. Gut, dann versuchen wir es mal, wir beide. Okay. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich eine ganz schlimme Hautkrankheit habe, die Acne Inversa. Und ich habe jetzt Angst, dass ich nie wieder einen Mann abkriegen werde. Erklär uns mal genau, was Acne Inversa ist. Ja, das sind so schlimme Beulen, ganz schlimme Pickel, die ganz groß werden. Und bei mir, also bei den meisten Patienten, ist das so, dass sie in der Unterbrustfalte sich manifestieren oder auch in der Leiste oder am Gesäß. Also gerade an sehr, sehr heiklen Stellen. Genau. Unter der Brust, im Gesäß, Leiste, im Schambereich. Genau. Wie groß werden denn diese Beulen? Ja, wie groß werden die? So murmelgroß halt. Also schon ziemlich stark. Und die hinterlassen halt auch viele Narben und man sieht einfach, dass da irgendwie was nicht sind, gut ist. Ja. Sind diese Geschwüre, die man es nennt, sind die mit Eiter gefüllt? Ja, zum Schluss schon, ja, und dann platzen sie auf, ja. Das heißt, die platzen von alleine auf? Oder muss man die öffnen lassen vom Arzt? Nee, zum Teil platzen die von selber auf, aber wenn ich dann sehe, dass sie sich sammeln, dann gehe ich dann schon dahinter, dass es einfach weggeht. Ach, das, so schnell, das machst du selbst, du kannst sie selbst öffnen. Ja, wenn sie ganz, ganz, ganz eitrig sind, dann schon, aber manchmal platzt sie auch von alleine auf. Wie viel von diesen Beulen oder murmelgroßen Geschwüren hast du denn in deinem Körper zurzeit? Oh Gott, das will ich gar nicht zählen, es sind genügend. So viele? Ja, so viele. Hast du denn, bist du in einer Beziehung zurzeit? Nee, nicht mehr. Seit 3 Monaten nicht mehr. Ah ja, du hast gerade am Anfang auch gesagt, du hast Angst, dass du keinen Kontakt mit seinem Mann bekommst. Ja, weil je älter ich werde, desto mehr Scham habe ich. Desto mehr Scham hast du. Mhm. Entschuldige. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Also eigentlich schon seit der Pubertät. Ja. Aber je älter ich werde, desto schlimmer wird's. Was kann man denn da? Kann man da medizinisch etwas gegen tun? Ja, man kann, aber ich war schon bei diversen Hautärzten und Dermatologen und die haben gesagt, ja wissen Sie, bei Ihnen ist es so, von 100 Patienten, 99 kann man heilen, aber das 1% sind halt Sie. Das sind halt Sie. Sie müssen sich damit abfinden und wenn Sie dann 65 bis 70, dann wird sich das zerwachsen. Naja, das ist eine Perspektive. Du bist gerade erst, du bist 36 gerade. Genau. Das heißt, kein Medikament schlägt mehr an. Also es schlägt schon an, aber sobald du das absetzt, also Antibiotika oder irgendwelche Salben oder das ist einfach nur so eine kurze Wirkung und dann ja, es kommt einfach immer wieder, immer und immer und immer wieder. Du kannst gar nichts dagegen tun. Ist es so schlimm auch schon gewesen, dass du von einem Chirurgen entfernt worden wurde oder ja, werden ganz musste? Ganz zu Anfang war ich beim Hausarzt. Ja. Und der hat mir da diverse Geschwüre rausgeschnitten, aber jetzt zuletzt war ich in der Schweiz da im Inselspital und das ist gar nicht so lange her und die haben mir einfach gesagt, weil das so tief reingeht, also diese ganze Geschichte, da müsste man den ganzen Unterschenkel also den ganzen Oberschenkel, Entschuldigung, wegnehmen und da hätte ich nur noch den Knochen, weil das geht so tief rein. Ja, und, aber das ist ja Quatsch, du hast es ja an anderen Stellen auch und dann müsste man, das kann man ja nicht alles wegschneiden. Ja, genau, unter der Brust zum Beispiel, weißt du, da müsste man die ganze Brust wegnehmen und dann wieder aufbauen und die Krankenkassen zahlen vielleicht die Operation, aber den Aufbau nicht mehr. Also hast du denn auch, geht diese Erkrankung auch mit starken Schmerzen einher? Ja. Das auch noch? Ja. Ich stelle mir gerade vor, jetzt bei der heißen Witterung, wenn du im Leistenbereich alles voller Eiterbeulen hast, das reibt aneinander, das ist alles schrecklich. Ja, genau. Deswegen kann ich ja auch keine Unterwäsche tragen zum Beispiel, also Slips kann ich einfach gar nicht tragen, weil wenn das reibt, dann das ist so schmerzhaft und du gehst den ganzen Tag und nee, das geht gar nicht. Jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du bis vor einiger Zeit warst du in einer Beziehung. Wie lange? 8 Jahre. 8 Jahre. Wart ihr verheiratet? Nee, wollte mich heiraten. Also im Dezember hat er mir noch einen Heiratsantrag gemacht. Und warum ist das dann geplatzt alles? Ja, weil er eine andere hatte. Achso. Aber wenn er so lange mit dir zusammen war, das heißt, er kennt dich ja dann mit deiner Erkrankung. Hast du dich vor ihm auch geschämt? Ja. Trotz des guten Kennens? Ja. Aha. Immer. Wie ist er denn mit deiner Erkrankung umgegangen? Ja, er hat immer gesagt, ja, du kannst ja nichts dafür und so und ja. Hast du denn gemerkt, also, dass er zum Beispiel in sexuellen Aktionen, dass er irgendwie vorsichtiger war oder sich vielleicht ein bisschen geekelt hat? Oder ist er ganz normal an die Sache rangegangen? Also für mein Empfinden war es ganz normal. Trotzdem frage ich mich heute, war das nicht doch ein Grund, weißt du? Mhm. Ich bin jetzt 36 Jahre und... dass man sich solche Gedanken macht, kann ich auch verstehen. Dass man denkt, na vielleicht ganz tief in ihm hat er sich vielleicht doch geekelt oder es war ihm doch unangenehm zumindest. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. So, und jetzt ist natürlich die Angst groß, du bist jetzt solo, jetzt auf einen Mann zuzugehen oder sich auf einen Mann wieder einzulassen. Genau. Man sieht es dir wahrscheinlich so im Gesicht, an Händen sieht man es dir nicht an. Nee, weißt du, ich habe ein schönes Dekolleté, ich habe auch schöne Beine und ich habe ein schönes Gesicht. Ich weiß das, aber trotzdem, ich kann nicht mich, wie soll ich sagen, ich traue mich, ich weiß auch nicht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das jemand nicht stört, weißt du? Wobei, es gibt ja wirklich Leute, Menschen, die da sehr cool sind in solchen Sachen, denen das wirklich egal ist. Das gibt es. Wenn ich betroffen wäre, wäre ich auch immer skeptisch, so wie du, kann ich verstehen. Aber ich glaube, man muss es aber auch wiederum anerkennen oder akzeptieren, dass es auch Leute gibt, die sagen, ich nehme dich so, ich liebe dich so, wie du bist. Denkst du, dass es das noch gibt? Ja, davon, ich halte, ja weißt da, bin du, ich von, halte, da bin ich schon von überzeugt, ja. Doch. Ja. Was machst du beruflich? Ja, momentan bin ich arbeitssuchend, weil ich habe ja meinen Job aufgegeben für ihn, also er wollte nicht mehr, dass ich arbeite und Was hast du gemacht früher? Ich bin, wie sagt man bei euch in Deutschland, industrielle Kauffrau. Ach, industrielle Kauffrau. Ja. Achso, du rufst aus der Schweiz an. Genau, Wie schön. Ja. Karin, was, man muss ja immer überlegen, was bleibt einem übrig? Du hast eine schwere Erkrankung, die kann man im Moment offensichtlich mit den Medikamenten nicht mehr groß behandeln zurzeit. Genau. Du bist sonst gesund. Du bist eine hübsche Frau. Du bist eine vitale Frau. Wirkst sehr sympathisch so im Gespräch. Ja, absolut. Ich errötete gerade. Ja, aber das heißt letztendlich musst du dich auch wieder aufs Leben einlassen. Und wenn du einen netten Mann kennenlernst, musst du ihm das gleich sagen, dass die Karten gleich auf dem Tisch liegen. Hm. Und da trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Wenn es immer dasselbe Lied, wenn es ein guter Typ ist, dann wird er erstmal sagen, ist mir völlig egal, die Karin ist eine nette Frau, dann gucken wir mal weiter. Und wenn es ein komischer Typ ist, meldet er sich sowieso wieder nicht nach ein paar Tagen. Dann ist die Sache gegessen. Ich glaube, im Moment liegt einfach der Kunstgriff darin, das erstmal zu akzeptieren. Darüber hinaus, aber vielleicht hast du das auch schon längst gemacht, hast du dich denn mal so schlau gemacht, was es für alternative Heilmethoden gibt in der Naturmedizin? Ja, klar. Ja, da gibt es so viele Dinge, weißt du, Teebaumöl, Ich bin ganz sicher, dass uns viele, viele interessierte Zuschauer und Zuhörer noch mailen werden zu deinem Fall, was die für Tipps haben. Das geben wir einfach an dich weiter. Sollen wir so vereinbaren? Und so verleihen? Ja, super. Denn ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich rum. Wir melden uns nochmal bei dir. Mach's gut, okay, Karl. Tschüss. Okay, du bist toll, Domian. Ciao. Dankeschön. So, ihr Lieben, schnell nochmal der Hinweis auf morgen. Das Thema morgen heißt, mein Leben ist nicht normal. Wer von euch sagt das? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und ab 1 geht dann die Sendung morgen pünktlich los. Bis dahin. Ciao.